Alt, du Gieriger, gönne mir auch was. Redliche Teilung taucht uns beide. Mir an dem Weiters von Gold lag die Verliebte im Geck. Mit Mühe zum Tausch vermocht ich dich toren. Ohne zu teilen hättest du freier befreit. Dein ich den Hort, will ich behalt ich die größte Hälfte für mich. Schändlicher du, hier dieser Schiff, euch ruf ich zur Richter. Teile nach Recht und redlich den Hort. Den Hort lass ihn raffen. Halt du nur auf den Ring! Zurück, du Schwächer! Mein ist der Ring! Ihr blieben für freies Glück! Weg in der Faust, der Ring ist mein! Ich halte ihn, dir gehört er! Halt ihn fest, lass ihn nicht schön! Furchtbar nun erfind ich des Fluges.